Aufgabe 4b. A. H. N. D. M. F. B. Ä. T. J. S. Scharfes S. Z. K. Ü. P. Q. R. Y. V. W. X.